Ironische Landschaft I. Aus Morgenrot, Klabund. Die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ironische Landschaft I. Gleich einem Zuge grau zerlumpter Strolche, bedrohlich schwankend, wie betrunkene Särge, gehen Abendwolken über jene Berge, in ihren Lumpen blitzen rote Sonnendolche. Da wächst ein schwarzer Bauch aus dem Gelände, der Landgendarm, dass er der Ordnung sich beflisse, und scheucht mit einem bösen Schütteln seiner Hände die Abendwolkenstrolche fort ins Ungewisse. Ende von Ironische Landschaft I.